Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. And bless these words, I pray. Segne diese Worte, das bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Turn with me to 2 Timothy chapter 3. Schlag bitte in 2. Timotheus Kapitel 3 auf. How many people here like to fly planes? Wie viele hier fliegen gerne mit dem Flugzeug? How many people don't like to fly in planes? Wie viele really? Mögen das nicht? How many people don't really care? Wie vielen ist es egal? One way or another. Okay. I don't mind flying in planes, but also mich stört es nicht, im Flugzeug zu fliegen. I don't like when there's turbulence. Aber ich mag keine Turbulenzen. I don't know what's wrong with me. Ich weiß nicht, was da mit mir nicht stimmt. But if there's 400 people on an airplane, aber wenn da 400 Leute im Flugzeug sitzen and there's turbulence, und es gibt Turbulenzen, I am always the first one to turn blue. Dann bin ich immer der Erste, der blau anläuft im Gesicht. I don't know what it is. Ich weiß nicht, warum. I don't know if it's psychological. Ich weiß nicht, ob es psychologisch ist. I've tried to overcome this. Ich habe das versucht zu überwinden. I've flown maybe 50, 60 times now over the Atlantic, maybe more. Ich bin jetzt sicher schon 50 oder 60 Mal oder mehr über den Atlantik geflogen. And maybe 100, I don't know. Vielleicht 100 Mal, ich weiß nicht. 19 years now times two, yeah, it's somewhere up near 100. Also 19 Jahre mal 2, das ist ungefähr so. Mal 2, ja, noch einmal. Und noch einmal mal 2 und einfach sehr oft. You know, I've flown Romanian Air. Ich bin mit der rumänischen Fluglinie geflogen. I've been on Lufthansa. Und Lufthansa. I finally went on US Air this time. Dieses Mal bin ich jetzt endlich mal mit US Air geflogen. That was quite an experience. Das war ziemlich ein Erlebnis. I actually had culture shock. Ich hatte irgendwie Kulturschock. The stewardess comes on. Die Stewardess kommt da. And we're flying and she comes in and says, wir fliegen und sie sagt, hi everybody. Hallo alle. And everyone looked at her like, und alle haben sie so angeschaut. And she said, now come on, say hi. Na komm schon, sagt einfach hi. And the whole plane went, hi. Das ganze Flugzeug hat dann jemand gesagt, hi. And she said, now that's better. My name's Susie and I'm your stewardess for this flight. Und sie sagt, ja, das ist schon besser. Also ich heiße Susanne und ich bin euer Stewardess. I thought, wow, that was really nice. Und ich habe gedacht, na, das ist wirklich nett. How many people have ever gotten sick on a flight? Und wie vielen ist schon schlecht geworden im Flugzeug? I've gotten sick about 15 times. Mir ist ungefähr schon 15 Mal schlecht geworden. Turbulence, this is my message tonight. Turbulence. Das ist meine Botschaft heute Abend, Turbulenzen. Living in turbulent times. In turbulenten Zeiten zu leben. I'll come right back to the airplane after we read this verse. Und nach diesem Vers werde ich jetzt wieder zurück zum Flugzeug kommen. It says in 2 Timothy 3, verse 1. Im 2. Timotheus 3, Vers 1 steht, but realize this, that in the last days difficult times will come. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. This word difficult is the same word used to describe the demon-possessed guy in the Gospel of Matthew. Dieses Wort schwer ist dasselbe Wort, das verwendet wird für diesen dämonenbesessenen Mann im Evangelium von Matthäus. In Matthew 8:28. Matthäus 8:28. This word halopus. Dieses Wort halopus. It means fierce. Das heißt kräftig, böse. Extremely violent. Extrem gewaltig. Yeah, gewalttätig. They had this. Did you hear the story about that mountain lion in America? Habt ihr diese Geschichte gehört? Nobody? Von diesen Berglöwen? It just happened last week. Two girls were biking through the forest. Das ist jetzt letzte Woche passiert. Das sind zwei Mädchen durch den Wald mit dem Fahrrad gefahren. This mountain lion runs after the bike, jumps on the girl. Und dieser Berglöwe ist diesem Fahrrad nachgelaufen und ist auf dieses Mädchen gesprungen. Grabs her by the head. Nimmt sie beim Kopf. And is dragging her away. Und zieht sie weg. Her friend jumps off the bike, grabs the girl's leg and is in a pull. A battle for her friend. Und die Freundin von ihr springt vom Rad runter und nimmt sie beim Fuß und kämpft da so um das Mädchen. This mountain lion will not let her go. Und dieser Berglöwe hat sie nicht losgelassen. By the head. Beim Kopf. They finally tracked it down and they shot it. Sie haben es dann schließlich gefangen und erschossen. But this mountain lion was about to attack the hunters had it not been for the helicopter who told the hunters where it was. Und dieser Berglöwe hätte sogar die Jäger sozusagen gefangen oder erwischt, wenn es nicht um den Hubschrauber gewesen wäre, der diesen Jägern gesagt haben, wo er ist. This is fierce. Das ist gewalttätig. This is violently dangerous. Sehr gefährlich. Realize this in the last days. Wisset das, in den letzten Tagen violent times will come. Werden schwere Zeiten kommen. Dangerous times. Gefährliche Zeiten. Luther called it sehr gefährlich. Luther sagt sehr gefährlich, ja, hier steht oder hart oder böse. Yeah, the Elberfelder says sehr bösartig, right? And one Bible says extremely violent. Also eine Bibel sagt ja extrem böse, right? Extrem gewalttätig. This is what happens. This is what turbulence is. Und das sind Turbulenzen. You know, like when the sea meets the shore. Wenn das Meer auf den Strand kommt, and there are different laws and different powers working for the same space. Und es sind verschiedene Naturgesetze, die um denselben Platz sozusagen kämpfen. The wind, der Wind, the water currents, die Strömung des Wassers, the tide, ja, die Flut, hitting into a shoreline, die auf den Strand das Wasser heranspült. You can be so easily killed. Man kann so leicht getötet werden. Annette Valley from she was with us from Hawaii, she almost died. Die Annette Valley, die hier war eine Zeit lang von Hawaii, die ist fast gestorben. She fell in the water off the Hawaiian shore. Sie ist ins Wasser gefallen, also in Hawaii. And it banged her and slammed her against the rocks. She was almost dying until some guy reached down and dragged her out. Und dieses Wasser hat sie immer wieder gegen diese Felsen geschleudert und sie wäre fast gestorben, wenn nicht dann ein Mann gekommen wäre, der sie da rausgeholt hat. Turbulenzen. Look at the description here, verse 2. Schaut diese Beschreibung an in Vers 2. For men will be lovers of themselves. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Lovers of money. Geldliebend. Boastful. Prahlerisch. Arrogant. Hochmütig. Revilers. Lästerer. Disobedient to parents. Den Eltern ungehorsam. Think of that, teens. Denk darüber nach, Teenager. Disobedient to parents. Den Eltern ungehorsam. Is a characteristic of this times. Ist ein Charakteristikum von dieser Zeit. Ungrateful. Undankbar. Unholy. Unheilig. Unloving. Lieblos. Irreconcilable. Unversöhnlich. Malicious gossips. Verleumder. Without self-control. Unenthaltsam. Brutal. Grausam. Haters of good. Das Gute nicht liebend. Treacherous. Verräter. Reckless. Unbesonnen. Conceited. Aufgeblasen. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Holding to a form of godliness. Die eine Form der Gottseligkeit haben. Although they have denied its power. Deren Kraft aber verleugnen. Avoid such men as these. Und von diesen wende dich weg. Now, if you read this last verse, holding to a form of godliness. Und wenn ihr diesen letzten Vers lest, die eine Form der Gottseligkeit haben. This is something that happens in our lives and it will happen in the church. Das ist etwas, was in unserem Leben passiert und was auch in der Gemeinde passieren wird. Godliness comes in. Gottseligkeit kommt. And we reduce it to a form. Und wir reduzieren das auf eine Form. And we no longer progress with God's purpose. Und wir fahren nicht mehr fort mit Gottes Zweck. But we've taken something that God did in our midst and now we've made it into a form. Und aber wir nehmen etwas, was Gott in unserer Mitte getan hat und machen das jetzt zu einer Form. A structure. Einer Struktur. Something that the natural man can do that doesn't need God anymore. Etwas, was der natürliche Mensch machen kann, ohne dass er dazu Gott braucht. And my principle for tonight is this. Und mein Prinzip für heute Abend ist folgendes. Whenever we are out of sync, wann auch immer wir nicht mehr im Einklang sind, from the word synchronized, whenever we are not synchronized with God's purpose, wenn wir nicht mehr mit Gottes Plan synchronisiert sind, amazing turbulence occurs. Dann kommen unglaubliche Turbulenzen. Now you can also be in sync or synchronized with God's purpose. Du kannst doch mit Gottes Plan sehr wohl synchronisiert sein. And amazing turbulence occurs. Und es werden unglaubliche Turbulenzen stattfinden. Because God's purpose is not in, is not synchronized with this world's purpose. Weil Gottes Zweck nicht mit dem Zweck dieser Welt synchronisiert sind. So there's turbulence. Also gibt es Turbulenzen. I've been on so many airplanes. Und ich war schon auf so vielen Flugzeugen. And I have a way of dealing with turbulence. Und ich habe jetzt schon meine eigene Art, wie ich mit diesen Turbulenzen umgehe. When it starts, I relax and I just try to ignore it. Also wenn es anfängt, dann versuche ich mich einfach zu entspannen und es zu ignorieren. But when the bell goes ding ding ding. Aber wenn dann diese Glocke please fasten your seatbelt. Bitte anschnallen. We're headed for turbulence. Wir kommen jetzt in Turbulenzen. And it's okay for a few minutes. Für ein paar Minuten ist es noch in Ordnung. Like, it's like okay, I can deal with this. Ja, es geht schon. Das after about 7 minutes of this, you know. Und dann nach ungefähr 7 Minuten davon. I have to look out the window. Dann muss ich beim Fenster rausschauen. No matter how many people are between me and the window, I have to look out the window. Und egal wie viele Leute zwischen mir und dem Fenster sind, ich muss einfach beim Fenster rausschauen. I have to fix a point out there. Ich muss mich auf einen Punkt da draußen konzentrieren. So that I'm one with the airplane. Damit ich eins mit dem Flugzeug bin. Because the airplane is having turbulence. Weil das Flugzeug Turbulenzen hat. Which is bad enough. Was schon schlimm genug ist. Now I'm having turbulence inside the airplane. Aber jetzt habe ich auch noch im Flugzeug drinnen Turbulenzen. If I can just somehow get one with this airplane, I'll be okay. Wenn ich mich nur irgendwie eins machen kann mit diesem Flugzeug, dann wird es schon in Ordnung gehen. So I fix a point on some cloud. Also dann konzentriere ich mich auf irgendeinen Punkt auf einer Wolke. And I tighten my stomach muscles. Und ich ziehe meine Bauchmuskeln an. And my wife says, how you doing? Meine Frau sagt, wie geht's denn? Fine, I'm fine. Gut. I'll be okay. Es wird schon passen. No problem. Kein Problem. If it continues after about 10 minutes. Wenn das dann weitergeht nach 10 Minuten. My nostrils kind of get bigger. Dann werden meine Nasenlöcher größer. And as it continues, my eyes start to bug out. Und wenn es dann weitergeht, dann kommen bald meine Augen heraus. And my wife says, are you okay? Meine Frau sagt, ist alles in Ordnung? I'm okay. Ja. But what happens is sometimes it's dark outside. Aber was passiert? Manchmal ist es natürlich dunkel draußen. And when it's dark outside, I can't fix my eye on something. Und wenn es dunkel draußen ist, dann kann ich mein Auge nicht mehr auf irgendwas fixieren. And then it's hopeless. Und dann ist es hoffnungslos. It's just a matter of time. Dann ist es nur eine Frage der Zeit. Before I have a rendezvous with the bathroom. Bevor ich so meine Abmachung mit der Toilette habe. And that bathroom becomes such a haven for me. Und die Toilette wird dann so ein Hafen für mich. You know, like, you know, when you go in the bathroom, you're so careful, and it's like. Du weißt, wenn du in die Toilette gehst, dann bist du so vorsichtig. I wonder how many people have been in here. Ich frage mich, wie viele Leute da schon hier drinnen waren. You pull about 10 of the napkins out, start cleaning it up. Nimmst du 10 Handtücher und fängst das an zu putzen. And you take the soap and. Nimmst die Seife. Wow, it stinks in here. Oh, das stinkt aber hier drinnen. Right. But when you're sick and you're blue, aber wenn dir schlecht ist und du schon blau bist, that place is like a haven. Dann ist dieser Platz einfach wie ein Hafen. And I remember I was turning blue. Und ich erinnere mich, ich bin schon blau angelaufen. And then you get that secretion up the back of your teeth. Und dann kommt, dann spürst du da schon da wieder sowas raufkommt so hinter deinen Zähnen. Oh no. Und du spürst so, oh nein. So I remember like the thing was super turbulent, like whoa. Und das war schon jetzt so irrsinnig turbulent. And everybody's buckled in. Und alle sind angeschnallt. And then I unbuckle. Und dann nehme ich einfach die, mache ich einfach den Gurt los. I'm going down the aisle. Und ich gehe da jetzt den Gang and hinunter. And the stewardess unbuckles. Und die Stewardess macht jetzt and auch ihren Gurt says, auf. Sit down. Und sie sagt, hinsetzen. And I said, no sag, way. Nein. And I just looked in her eyes. Und ich habe sie einfach in die Augen geschaut. And my face said this. Und mein Gesicht sagte, you better get out of my way now. Sie gehen mir jetzt besser schnell aus dem Weg. Because if you don't, weil wenn Sie das nicht tun, there's gonna be more turbulence inside this plane, dann wird hier in dem Flugzeug noch mehr Turbulenzen geben. Then there is outside. Als draußen. Get out of my way. Gehen Sie mir aus dem Weg. She looked at me like, und sie hat mich angeschaut und like, go. Geh nur. I was in that bathroom. Ich war in dieser Toilette. And I was hugging that bowl. Und ich habe diese Schüssel umarmt. It's unbelievable. Das war unglaublich. I was home. Ich war zu Hause. This is turbulence. Das sind Turbulenzen. Turbulence. When forces, when powerful forces, wenn kräftige, mächtige Kräfte versuchen, denselben Platz einfach alle einzunehmen. It's turbulence. Da gibt es Turbulenzen. It's fierceness. Das ist wirklich Gewaltsamkeit. Now, all through history we've had this. Und durch die ganze Geschichte hindurch hatten wir das. The purpose of God itself is already in conflict with the purpose of this world. Der Zweck Gottes ist schon bereits im Konflikt mit dem Zweck dieser Welt. Satan is the God of this world. Satan ist der Gott dieser Welt. He has his purpose. Er hat seinen Zweck. You never open up the Courier and read about God on the front page. Du öffnest nie den Kurier und liest schon auf der ersten Seite etwas über Gott. Good morning, Österreich. Guten Morgen, Österreich. Just a thought for the day. Nur den Gedanken für God heute. Loves you. Gott liebt dich. Never see that. Das siehst du nie. It's not the purpose of the world. Das ist nicht der Zweck dieser Welt. The world is living without God. Die Welt lebt ohne Gott. We call it godless. Und wir nennen das gottlos. And all through history, God's purpose and the world's purpose have been in conflict. Und durch die ganze Geschichte hindurch sind der Zweck Gottes und der Zweck dieser Welt im Konflikt. This causes amazing turbulence. Und das bringt unglaubliche Turbulenzen. And then we that are in God's purpose. Und dann die wir in Gottes Zweck stehen. When we don't correctly understand God's purpose. Wenn wir Gottes Zweck nicht korrekt verstehen. We are not only in conflict with the world, but we're in conflict with God at the same time. Dann sind wir nicht nur im Konflikt mit dieser Welt, sondern auch noch zur selben Zeit in Konflikt mit Gott. As his children. Als seine Kinder. And then we're in this kind of double turbulence. Like, und dann whoa. Sind wir in dieser doppelten Turbulenz. And then we're so disoriented. Und dann sind wir so desorientiert. Turbulence. Turbulenzen. Now God creates heaven and earth. Gott schafft Himmel und Erde. Adam and Eve. Adam und Eva. They're in an environment of innocence. Sie sind in einer Umgebung von Unschuld. And then something happens. Und dann passiert etwas. God gives a prohibition. Gott gibt ein Verbot. And they break the rules. Und sie brechen diese Regeln. Instead of living in innocence, they choose for independence. Und anstatt in Unschuld zu leben, wählen sie die Unabhängigkeit. And all hell breaks loose. Und die ganze Hölle wird turbulence. Los. Turbulenzen. But it's interesting that God uses the turbulence. Aber es ist interessant, dass Gott diese Turbulenzen and always brings us to a new place. Und bringt uns immer auf einen neuen Platz. And this is the verse I want to use in Isaiah 43, if you'll turn there. Und das ist der Vers, den ich lesen möchte in Jesaja 43. Because some of us tonight are in incredible turbulence. Weil manche von uns sind heute Abend in unglaublichen Turbulenzen. You know, we're turning blue spiritually. Geistlich gesehen werden wir schon blau im Gesicht. And we don't know where the bathroom is. Und wir wissen nicht, wo das WC ist. Maybe I can help you find the bathroom tonight. Vielleicht kann ich euch helfen, das WC zu finden heute. Isaiah 43:19. Jesaja 43, Vers 19. Behold, I will do something new. Isaiah 43:19 in the English. And I don't know what Martin Luther did again. Okay. No, I'm just teasing. Isaiah 43:19. Behold, I will do something new. Now it will spring forth. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. You will not be aware of it. Erkennt ihr es nicht? Or will you not be aware of it? Erkennt ihr es nicht? In mine is a question mark. Ja. Meaning that you will be aware of it. Das heißt, dass ihr das schon erkennen werdet. I will even make a roadway in the wilderness. Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg. I will even make a roadway through the turbulence. Ich lege sogar einen Weg durch die Turbulenzen. Now let's go back to 2 Timothy 3 in our minds. Und lass uns jetzt in Gedanken wieder zu 2. Timotheus 3 zurückgehen. A form of godliness. Eine Form der Gottseligkeit. All of us. Alle von uns. All of us will tend to take what God has done and make it into a form. Alle von uns tendieren dazu, das zu nehmen, was Gott getan hat und es zu einer Form zu machen. The natural man will reduce spirituality to morality. Der natürliche Mensch wird die Geistlichkeit zu Moralität zurückstutzen. We can go through the form of it. We can worship. Wir können diese ganzen Formen durchmachen. Wir können anbeten. We can lift our hand. Wir können unsere Hand heben. And have no idea why. Und haben keine Ahnung warum. We can sing the songs. Wir können die Lieder singen. And never think of the reality the songs speak of. Und nie an die Realität denken, von der die Lieder sprechen. We can come to church every Sunday. Wir können jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen. But walk out the same way we came in. Aber genauso hinausgehen, wie wir reingekommen Unchanged. Sind. Unverändert. We've reduced it to a form. Wir haben es zu einer Form reduziert. That the natural man can do effortlessly. Was der natürliche Mensch ohne Anstrengung tun kann. With a little effort, vielleicht mit ein bisschen Anstrengung. But without God. Aber ohne Gott. And God, with God. Let's say when we do this. Aber sagen wir so, wenn wir das tun. And the purpose of God goes forward. Und der Zweck Gottes vorwärts geht. We enter into amazing turbulence. Dann kommen wir in unglaubliche Turbulenzen hinein. Now picture an airplane for a moment. Und stellt euch jetzt einen Moment ein Flugzeug vor. When an airplane is on the runway. Wenn ein Flugzeug auf der Startfläche ist. Thank you. You can hear it in all directions. Dann kann man das in alle Richtungen hören. Equally. Gleichmäßig. As it starts to fly, wenn es dann anfängt zu fliegen, it's the speed of the airplane begins to catch up with the speed of sound. Beginnt die Geschwindigkeit des Flugzeugs gleichzukommen mit der Geschwindigkeit vom Klang. If it's a supersonic airplane, it can actually catch up with sound. Und wenn es so ein Schallflugzeug ist, dann kann es eigentlich sogar gleich schnell werden mit der Schallgeschwindigkeit. And if you picture an airplane in your mind flying, und wenn du dir ein Flugzeug vorstellst, make wie es fliegt, a circle around it, und du einen Kreis herumziehst, and another circle around that circle, und noch einen Kreis um den Kreis herum, and one bigger, und noch einen größeren. As the airplane catches up with sound, wenn jetzt das Flugzeug mit der Schallgeschwindigkeit gleichkommt, the circles all move to the right. Dann gehen alle diese Kreise nach rechts. So that one side of each circle is it will become the same. Do you know what I mean? Dass eine Seite von jedem Kreis gleich wird. So that as sound projects, so wie dann das Geräusch oder der Lärm projiziert wird, the airplane is catching up with the sound. Das Flugzeug dann gleich schnell wird mit dem Schall. And as it does this, und wenn es das tut, amazing turbulence occurs. Dann passieren unglaubliche Turbulenzen. The sound is no longer in sync with the airplane. Der Schall ist nicht mehr synchron mit dem Flugzeug. Right? It's catching up, and at this crucial point, es wird einfach immer schneller, und an diesem einen Punkt, where the airplane will actually go faster, wo das Flugzeug sogar schneller wird, then sound, we have the supersonic boom. Als der Schall, dann haben wir eben dieses Überschallgeräusch. Now think of the. Go ahead, say that again. Überschallknall. Now think of the airplane as God's purpose. Und jetzt denk an das Flugzeug als Gottes Zweck. And think of the sound as our cooperation with His purpose. Und denk an den Schall als unsere Mitarbeit mit seinem Zweck. And how in our natural we really have no capacity to stay with God's purpose. Und wie wir in unserem natürlichen wirklich keine Kapazität haben, mit Gottes Zweck zu bleiben. Because Isaiah said that God's ways are higher than our ways. Weil Jesaja sagt, dass Gottes Wege höher als unsere sind. His thoughts are higher than our thoughts. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. God's ways are progressive. Gottes Wege gehen vorwärts. In Romans 8:28, in Römer 8:28, we know, wir wissen, that God is working all things to the good. Wir wissen, dass Gott alles zum Guten wendet. For those who love Him, für die, die ihn lieben, who are called according to His purpose, die nach seinem Zweck berufen sind. And when he works these things together, und wenn er diese Dinge zusammenfügt, what he's working is the turbulence. Woran er arbeitet oder was er bearbeitet ist, sind diese Turbulenzen. And God's purpose always goes forward. Und Gottes Zweck geht immer vorwärts. And we, by His grace, stay in sync with His purpose. Und durch seine Gnade bleiben wir synchron mit seinem Zweck. By holding fast to His word, indem wir uns an seinem Wort festhalten. To his grace, zu seiner Gnade. To the body of Christ, zum Leib Christi. To humility, zu Demut. To everything we know about God. Zu allem, was wir über Gott wissen. But even in our best, there's turbulence. Aber auch in unserem Besten gibt's da Turbulenzen. Because whenever God does something new, denn wenn immer, wann auch immer Gott was Neues tut, turbulence precedes it. Dann kommen Turbulenzen vorher. Now in Matthäus 24:21, Jesus prophesied. Da weissagt Jesus, that before he returns, great tribulation will be on the earth like has never been in the history of the world. Dass bevor er zurückkommt, da große Trübsal auf der Erde sein wird wie niemals zuvor. It's all described in Revelations chapter 6 through 19. Und in Offenbarung 6 bis 19 wird das alles beschrieben. We've never seen this. Wir haben das noch nie gesehen. 1/4 of the world dies. Ein Viertel der Welt wird sterben. Then another third of the world dies. Dann noch ein Drittel der Welt wird sterben. We have never seen anything like this. Sowas hat es noch nie gegeben. This will precede the millennial reign of Christ. Das wird dem tausendjährigen Reich von Christus vorausgehen. The turbulence will be so great. Die Turbulenzen werden so groß sein. Because God is about to do something new. Weil Gott einfach was Neues tun wird. And the turbulence is always as great as we are out of sync with the purpose of God. Und die Turbulenzen werden immer so groß sein, wie wir eben nicht synchron sind mit dem Zweck Gottes. How many times do we read in the newspaper? Wie oft lesen wir in der Zeitung? That we should humble ourselves before God because Christ is returning. Dass wir uns demütigen sollen vor Gott, weil Christus zurückkommt. Don't you think this is the most important thing the world should know? Glaubt ihr nicht, dass das das Wichtigste ist, was die Welt wissen sollte? The world is so out of sync with Christ. Die Welt ist so unsynchron mit Christus. Even believers are so out of sync with Christ. Sogar Gläubige sind so nicht synchron mit Christus. That even believers are hoping, oh Lord, don't come back yet. Dass sogar Gläubige hoffen, ah, Herr, bitte komm noch nicht zurück. Oh, come on, I almost got that Mercedes paid off. Ich habe jetzt schon fast den Mercedes abgezahlt. Oh Lord, don't come back yet. Oh Herr, bitte komm noch nicht zurück. There's all these things I want to do. Das sind all diese Dinge, die ich tun möchte. So instead of saying Maranatha, so anstatt zu sagen Maranatha, they don't say anything. Sagen sie gar nichts. They're not in sync with what God is doing. Sie sind nicht synchron mit dem, was Gott tut. The Lord said in Matthew 6, der Herr sagt in Matthäus 6, starting with verse 19, Vers 19, put your treasure in heaven. Gebe deinen Schatz in den Himmel. It won't rust. Es rostet nicht. No one can steal it. Niemand kann ihn stehlen. Because where your treasure is, denn wo dein Schatz ist, that's where your heart is. Dort ist auch dein Herz. But so many people have their heart on the earth. Aber so viele Menschen haben ihr Herz auf der Erde. Not in heaven. Nicht im Himmel. So turbulence always precedes when God does something new. Also Turbulenzen kommen immer, bevor Gott was Neues macht. Right before the plane passes through the sound barrier. Und gerade bevor eben das Flugzeug diese Schallmauer durchbricht. Incredible turbulence. Kommen unglaubliche Turbulenzen. Boom! And then through. Und dann ist es durch. Beautiful. Wunderschön. Peaceful. Friedlich. Right? This is what will happen in our lives. Und das wird in unserem Leben passieren. This will happen in history. Und das wird in der Geschichte passieren. The world is in turbulence right now. Die Welt ist in Turbulenzen im Moment. The world is out of sync. Die Welt ist nicht synchron. With the fact that Christ will rule the world through Israel. Mit der Tatsache, dass Christus die Welt regieren wird durch Israel. Israel is out of sync that God won't do it until they recognize that Jesus is Messiah. Und Israel ist nicht synchron mit dem, dass Gott das nicht tun wird, bis Israel Christus als den Messias anerkennt. Everything is out of sync. Alles ist nicht synchron. That's why the world's like it is right now. Und deswegen ist die Welt so, wie sie ist. What do you see in the newspaper time after time after time? Was du in der Zeitung siehst, what's happening in the Middle East? Was im Mittleren Osten passiert? Turbulence, unbelievable fierceness. Unglaubliche Bösartigkeiten. And Christ is coming. Und Christus kommt. And it will get progressively worse, but thank God that Christ is coming. Und es wird immer schlimmer werden, aber Gott sei Dank kommt Christus zurück. And thank God that Christ is going to take the church out. Und Gott sei Dank, dass Christus die Gemeinde herausnehmen wird. Amen. Amen. Now watch this all through history. Und schaut euch das an, durch die ganze Geschichte hindurch. God did something. Gott hat He created a garden. Er hat einen Garten erschaffen. And man went out of sync. Und der Mensch war nicht mehr synchron. Man sinned. Der Mensch hat gesündigt. And all turbulence broke loose. Und die ganzen Turbulenzen haben begonnen. Then man lived by his conscience. Und dann hat der Mensch durch sein Gewissen gelebt. And Abel, he sacrificed a lamb. Und Abel hat ein Lamm geopfert. And suddenly Abel was in sync with God. Und plötzlich war Abel wieder synchron mit Gott. And Cain, who is out of sync with God, kills Abel. Und Cain, der nicht synchron war mit Gott, der hat den Abel getötet. And the world goes crazy. Und die Welt wird verrückt. In such disobedience to God, in so Ungehorsam zu Gott, that the Lord would raise up Noah and bring a flood, dass der Herr Noah einfach bereitgestellt hat und eine Flut gebracht hat. What a time of turbulence! Was für eine Zeit der Turbulenzen! The flood, the whole earth is changed. Die Flut, die ganze Welt ist verändert. The windows of heaven are open. Die Fenster des Himmels sind offen. The water canopy around the earth is released. Und dieser Wasserwall um die Erde herum wird freigesetzt. Turbulence. Turbulenzen. And then a new age. Und dann eine neue Zeit. Not the new age, but you know what I'm saying. Let's say new age, sondern scratch that from the tape. A new period of time. Ein neues Zeitalter. A new era, right? I gotta get. All right, okay. We're set on that, right? Ich glaube, wir verstehen das, ja. Okay. And what happens? Und was passiert? God institutes human government. Gott bringt einfach menschliche Regierung. Genesis chapter 9. In 1. Mose 9. And he says to Noah, multiply and fill the earth. Vermehrt euch und füllt die Erde. And man says no. Und der Mensch sagt nein. Let's build a tower. Lass uns zuerst einen Turm bauen. So that we can centralize around it and not scatter. Damit wir uns darum herumscharen können und uns nicht verteilen. Always out of sync with God's purpose. Immer nicht synchron mit Gottes Zweck. So God comes down and confounds the languages. Also kommt Gott herunter und zerstreut die Sprachen. Hey Joe, bring that hammer over here. Hey Joe, bring diesen Hammer darüber. What's wrong with you? Was ist dein Problem? You got a problem? Hast du ein Problem? You lose your mind? Hast du den Verstand verloren? They couldn't understand each other. Sie konnten sich nicht mehr verstehen. All of a sudden everybody's speaking a different language. Plötzlich haben alle verschiedene Sprachen gesprochen. And they must have thought, they're crazy, let's get out of here. Und die müssen sich gedacht haben, die sind total verrückt, lass uns weg von hier. They've lost their mind, let's get out of here. Lass uns weg von hier. And they scatter. Und die haben sich verteilt. And God raises up a nation. Und Gott hat eine Nation through Abraham. Durch Abraham. To bring about His purpose, um seinen Zweck zustande zu bringen. But before he chose Abraham, incredible turbulence. Aber bevor er Abraham auserwählt hat, kam da unglaubliche Turbulenz. Everybody scatters. Alle haben sich zerstreut. All over the place. Ganz auf der ganzen Welt verteilt. People wondering what's going on. Und alle fragen sich, was ist denn los? I don't even know who to talk to anymore. Ich weiß nicht einmal, mit wem ich noch sprechen kann. Do you understand me? Verstehst du mich? Hello. Hallo. I guess not. Anscheinend nicht. Turbulence. Turbulenzen. Abraham is chosen. Abraham ist ausgewählt. The father of the faith. Der Vater des Glaubens. A nation is formed. Eine Nation wird geformt. Israel. Israel. That God would bring the Messiah through. Dass Gott den Messias durch diese Nation bringen kann. And God promises. Und Gott verheißt. If you will stay in sync with my purpose. Wenn ihr synchron bleibt mit meinem Zweck. You will have a king on the throne all the way to the Messiah. Dann werdet ihr einen König am Thron haben, bis der Messias kommt. But they didn't. Aber sie haben es nicht getan. Very few godly kings. Very few. Nur wenig gottesfürchtige Könige. Totally out of the purpose of God. Ganz außerhalb dem Zweck Gottes. Because of that, incredible turbulence comes in. Und deswegen sind unglaubliche Turbulenzen reingekommen. 721 BC. 721 bevor Christus. The 10 tribes are taken into captivity and never come back. Sind die 10 Stämme gefangen worden und sind nie zurückgekommen. Wow. Wahnsinn. They're gone, man. Sie sind einfach weg. Yeah, and they're not coming back. Die kommen noch nicht mehr zurück. You think that the 2 tribes to the south would learn? Ihr glaubt, dass diese 2 Stämme im Süden das lernen würden? They were worse. Sie waren noch schlimmer. And they go to Babylon. Und sie sind nach Babylon gegangen. Incredible turbulence. Unglaubliche Turbulenz. King Zedekiah is fighting against God's purpose. König Zedekiah, der gegen Gottes Zweck kämpft. Jeremiah the prophet says, "Look, Zedekiah, submit to Nebuchadnezzar." Jeremia der Prophet sagt, schau, Zedekiah, unterwirf dich dem Nebukadnezar. This is God's purpose. Das ist Gottes Zweck. He will bring us back. Er wird uns zurückbringen. He will be merciful. Er wird barmherzig sein. No. Nein, out of sync with God's purpose. Einfach nicht synchron mit Gottes Zweck. He lost his eyes. Er hat seine Augen verloren. And he walked all the way to Babylon blind. Und ist blind bis nach Babylon gegangen. And spent his life in a prison. Und hat sein Leben im Gefängnis verbracht. Out of sync with God's purpose. Nicht synchron mit Gottes Zweck. And on and on and on. Und so weiter. Suddenly Israel's back. Plötzlich ist Israel zurück. The nation is growing. Die Nation wächst. The time is right. Die Zeit passt. John the Baptist appears and says, "The kingdom of God is at hand." Johannes der Täufer erscheint und sagt, dass das Reich Gottes vor der Tür steht. This is the Lamb of God. He takes away the sin of the world. Das ist das Lamm Gottes und er nimmt hinweg die Sünden der Welt. And what did they do? Und was haben sie gemacht? They crucified him. Sie haben ihn gekreuzigt. We crucified him. Wir haben ihn gekreuzigt. He died in God's purpose for us. Er ist in Gottes Zweck für uns gestorben. But the natural mind crucified him. Aber der natürliche Verstand hat ihn gekreuzigt. Then the church age is born. Und dann ist die Kirchengeschichte geboren. God always takes tribulation. Gott nimmt immer die Trübsal. Tribulation always arises because we think we know God's purpose. Die Trübsal kommt immer, weil wir glauben, dass wir Gottes Zweck kennen. Oh, I get it now. Here it is. Ah, ich verstehe es jetzt. Praise the Lord. Is that how it goes, Pastor? Preist den Herrn, ja. Praise the Lord. So funktioniert das? Sit in the seat, bring a big Bible. Is that? Oh, I've got it figured out now. Nimm eine große Bibel mit. Ah, jetzt kenne ich mich aus. This is easy. So, das ist leicht. All I gotta say is, I love you. Und ich muss nur sagen, ich hab dich lieb. When really I'm thinking, what an idiot. Wenn ich mir in Wirklichkeit denke, was für ein Idiot. I've got the whole thing figured out. Jetzt kenne ich mich aus. Well, you know what? God's purpose is going to get ahead of you. Weißt du was? Gottes Zweck wird dir vorausgehen. And you're getting ready for a sonic boom. Und du machst dich bereit für so einen Überschallknall. Like boom. Einfach boom. Because God wants to reduce my form of godliness. Weil Gott diese Form der Göttlichkeit to a new thing. Reduzieren möchte auf eine neue Sache. He won't allow me to live in it. Erlaubt mir nicht, darin zu leben. And if I choose to live in it, und wenn ich das wähle, darin zu leben, I can. Dann kann ich nicht. But I won't dann kann walk ich. With God. Aber ich gehe nicht mit Gott. Turbulence, Turbulenzen. Always the result of being out of sync with God. Immer das Resultat, nicht synchron mit Gott zu sein. Then when I'm in sync with the purpose of God, und dann, wenn ich synchron mit dem Zweck Gottes there's bin, another kind of turbulence. Dann gibt es noch eine Art von Turbulenz. And it's turbulence that comes from the world. Und dann, das ist die Turbulenz, die von der Welt kommt. Because they hate the purpose of God. Weil sie den Zweck Gottes hassen. And Jesus would say, und Jesus sagt, if they hated me, wenn sie mich gehasst haben, they will hate you too. Werden sie dich auch hassen, that's euch auch another hassen. Thing. Das ist eine andere Sache. But I'd just like to close with this tonight, aber ich möchte mit dem jetzt schließen, that God is faithful. Gott ist treu. And as Isaiah said, und wie Jesaja sagt, I'm doing a new thing. Ich mache eine neue Sache. Behold, I do something new. Siehe, ich wirke Neues. And now it will spring forth. Jetzt sprost es auf. Will you not be aware of it? Erkennt ihr es nicht? I will even make a roadway in the wilderness. Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg. So if you're in turbulence tonight, also wenn du heute in Turbulenzen bist, if you're turning blue spiritually, wenn du geistlich gesehen blau anläufst im Gesicht, if the situations of your life are shaking, wenn die Situationen in deinem Leben einfach durchgeschüttelt werden and you don't have any stability, und du überhaupt keine Stabilität hast, you know what? If we humble ourselves before God, wisst ihr was, wenn wir uns vor Gott demütigen, it always precedes something new. Geht das immer etwas Neuem voraus. Because God will always change the paradigm. Weil Gott immer dieses Paradigma wechselt. He will always change what I think I know. Er wird immer das verändern, was ich glaube, dass ich weiß. To what is really happening. Zu dem, was nämlich wirklich passiert. There's no possible way that I can always comprehend what God is doing. Es ist völlig unmöglich, dass ich immer verstehen kann, was Gott tut. So there's turbulence. Also gibt es Turbulenzen. And I think, oh my gosh. Ich denke mir, I don't even know where I'm out of sync. Und ich weiß nicht einmal, wo ich nicht synchron bin. Oh Lord, I'm holding on. Oh Herr, ich halte mich an. I'm fixing my eyes on Jesus. Ich fixiere meinen Blick auf Jesus. Wow. A new thing. Eine neue Sache. Amen. Amen. Let's pray.